Hören Sie nun Bastian Pastewka und Komplizen in Paul Temple und der Fall Gregory von Francis Durbridge. Eingerichtet von Leonhard Koppelmann und Bastian Pastewka. Zweiter Teil. Was bisher geschah? Setzen Sie sich, Sir Graham. Der Londoner Detektiv Paul Temple und seine Frau Steve werden von Scotland Yard-Chef Sir Graham Forbes um Hilfe gebeten. Wenn ich nicht wüsste, dass dies ein ganz ernster Fall ist, würde ich Sie nicht fragen, Temple. In dem Feriendorf Seaburn finden der Fischer Bill Harkert und sein norwegischer Gast Peter Davis eine Frauenleiche in ihrem Netz. Das ist das Mädchen, über das die Zeitungen geschrieben haben. Das tote Mädchen ist Barbara Wallace, die ihr Verlobter Edward Day 5 Wochen vorher vermisst gemeldet hatte. Edward Day erhielt nach ihrem Verschwinden eine Grußkarte. Mit den besten Empfehlungen von Mr. Gregory. Was soll das bedeuten? Paul und Steve finden kurz darauf ein weiteres verschwundenes Mädchen. Mildred Dawson stirbt in Temples Garage. Paul! Paul! Während Dina Charlie einen seltsamen Anruf entgegennimmt. Der Mann nannte sich Gregory. Paul und Steve fahren nach Seaburn und treffen dort die sonderbare Dr. Kay Wiseman, bei der Barbara Wallace und Mildred Dawson in Behandlung waren. Ich habe ihnen ein Beruhigungsmittel gegeben, aber sie nie wieder gesehen. Auch Wallace' Verlobter Edward Day und der Norweger Peter Davis wenden sich an die Temples. Doch beide können nicht verhindern, dass Paul und Steve von einem unbekannten Wagen von der Straße gedrängt werden und nur knapp mit dem Leben davonkommen. Nicht aber der Fischer Bill Harkert, den die Temples wenig später tot in seiner Hütte finden. Mit den besten Empfehlungen von Mr. Gregory. Zurück in London meldet sich der nächste Zeuge der schrecklichen Mädchenmordserie. Sir Donald Murdo wurde von der Person, die sich Gregory nennt, erpresst. Und Murdo gesteht Paul und Sir Graham, dass er Gregory viel Geld gezahlt hat, um seine junge Freundin Virginia van Cleef freizubekommen. 15.000 Pfund. 15? Du lieber Himmel. Der Unterhändler scheint der zwielichtige Charles Sola gewesen zu sein, der den Nachtclub Brasil führt, unterstützt von seinem unsympathischen Helfer Madison. Sola streitet seine Mittäterschaft bei der Erpressung von Sir Donald Murdo ab. Sie haben mal Sinn für Humor. Die Temples besuchen den angeblichen Ort der Lösegeldübergabe, ein dunkles Haus in Shadwell Basin. Es ist das Haus eines gewissen Professor Rees. Dort erleben Sie eine Überraschung. Oh ja, es gibt eine Überraschung. Psst! Paul Temple und der Fall Gregory von Francis Durbridge mit der Musik von Hans Jönsson. Sie hören jetzt den zweiten und letzten Teil des Hörspiels. Hinter mir, Steve. Man sieht fast nichts. Mein Gott, ist das dunkel. Warte mal, ich habe doch hier irgendwo mein Feuerzeug. Ja. Was ist, Schatz? Was willst du, Paul? Was meinst du? Na, du hast doch meine Hand angefasst, Schatz. Ich dachte, du wolltest etwas. Ich habe deine Hand angefasst? Ja, Schatz. Deine Hand hat meine berührt. Aber meine Hand kann doch gar nicht deine berührt haben. Schatz, ich stehe doch hier auf der Seite. Wieso? Ich stehe hier, Steve, neben dem Vorhang. Ich kann dich unmöglich berühren. Na, aber du hast doch... Jetzt fühle ich deine Hand wieder, Schatz. Jetzt halte ich sie fest. Oder nicht? Halte ich nicht? Nein, Steve. Aber was ist das für eine Hand? Hier ist mein Feuerzeug, Steve. Ich... Ah! Ein Mann hängt an der Decke. Er ist... Paul! Paul! Oh, wie schrecklich! Wie schrecklich! Ich habe ihn angefasst. Steve. Ich habe seine Hand angefasst. Steve! Entschuldige, bitte. Ich suche den Lichtschalter. Ah, so. Oh. Würde mich nicht wundern, wenn das unser Professor Rees ist. Wie lange der wohl schon so hängt? Bestimmt noch nicht lange. Seine Hand jedenfalls war ganz warm. Bist du wieder in Ordnung, Schatz? Ja. Ja, mir geht es wieder gut. Was machen wir denn jetzt? Zuerst will ich ihn mal durchsuchen. Da, in seiner Gesäßtasche, Schatz. Das ist seine Brieftasche. Schau mal nach, ob irgendwas auf seine Identität schließen lässt. Ein Bibliotheksausweis. Ausgestellt auf Professor Rees. Psst. Hör mal. Was ist? Mistvieh. Wer kann das sein? Warte mal. Ist da jemand? Hallo. Hallo. Ist da jemand? Guten Abend, Mr. Day. Wer ist da? Wer? Ach, Tempel. Wie in aller Welt. Wer ist denn das? Warum hängt... Kennen Sie den Mann? Meine Güte. Ist das Professor Rees? Was ist denn los mit ihm? Was ist los? Ist er... Er ist tot. Tot? Wie lange sind Sie schon hier? Wie lange sind Sie beide hier? Ungefähr seit 10 Minuten. Was denken Sie denn? Der Mann ist ermordet worden. Man sieht ja, dass er ermordet worden ist und... Und Sie glauben, wir haben ihn ermordet, nicht wahr, Mr. Day? Haben Sie es getan? Aber um Himmel... Bitte, Steve. Ich glaube, wir sind uns gegenseitig eine Erklärung schuldig, nicht wahr? Ich für meinen Teil bin heute Abend aus 2 Gründen hierher gekommen. Erstens, Sir Donald Murdo, ein Herr, von dem Sie vielleicht schon einmal gehört haben. Natürlich habe ich schon von Sir Donald Murdo gehört. Haben Sie nicht heute Abend den London Telegraph gelesen? Was meinen Sie? Hier, lesen Sie doch selbst. Sie bringen die ganze Geschichte. Was steht denn da? Mr. Gregory fordert und erhält 15.000 Pfund noch keine Erklärung von Sir Donald Murdo. Aus zuverlässiger Quelle erfahren wir, dass Miss Virginia Van Cleef, eine Freundin des schottischen Millionärs und Reeders, von dem berüchtigten Mr. Gregory entführt worden ist und heute... Aber wie haben Sie das erfahren, Paul? Woher wissen Sie das? Stimmt das? Ist das wahr, dass Murdo 15.000 Pfund gezahlt hat? Ja. Heute Nachmittag um 4 Uhr hat er das Geld abgegeben. Und zwar hier. Darum sind Sie hierher gekommen. Sie sind also hier, weil... Entschuldigen Sie bitte meine dumme Vermutung von eben, aber... Schon gut. Haben Sie ihn gekannt? Nein. Nein, ich habe ihn noch nie gesehen. Ich sah heute Morgen ein paar Papiere durch, die meiner Barbara gehörten. Und dabei stieß ich auf den Namen ich und... Ich dachte, Sie haben ihn eben erkannt? Ich... Nein, ich dachte, wenn er hier hängt... Entschuldigung, wenn er die einzige Person außer Ihnen... dann muss das doch Professor Rees sein. Steve, was ist? Sonderbar. Ich meine, ich rieche doch etwas. Ja, ein Parfum. Ich rieche es auch. Offen gesagt, ich habe angenommen, es sei Ihres, Mrs. Temple. Nein, ich bin... Ein ganz schwacher Geruch, aber es kommt mir auch so bekannt vor, Mr. Day. Unser Unfall. Unser Unfall? Genau. Nach dem Unfall bei Seaburn. Da sind wir zum Gasthof zurückgefahren. Mit Dr. Wiseman. Ja. Ich glaube, es könnte Chateau Nummer 8 sein. Na, das werden wir gleich wissen. Hallo? Hallo, Dr. Wiseman. Ja. Hier ist Paul Temple. Mr. Temple. Ich bin so froh, dass Sie anrufen. Warum? Ist etwas passiert, Frau Doktor? Nein, nein, es ist alles in Ordnung. Aber ich bin etwas in Sorge wegen dieses anderen Anrufs. Die ganze Zeit überlege ich, ob nicht der Anruf doch vielleicht echt war und ob ich nicht doch besser nach Shadwell Basin gefahren wäre. Sind Sie denn nicht hingefahren? Wie meinen Sie? Selbstverständlich bin ich nicht hingefahren. Sie sagten mir doch, ich solle nicht hingehen. Ich bin gerade bei besagter Adresse in der Costa Row. Der Herr, der Sie angerufen hat, Professor Rees, ist tot. Er ist ermordet worden. Ermordet? Was für ein Parfüm benutzen Sie? Wie bitte? Ich habe gefragt, was Sie für ein Parfüm benutzen. Chateau Nummer 8. Warum wollen Sie das wissen? Sie haben Ihre Wohnung heute Abend nicht verlassen? Nachdem ich Sie angerufen habe, nicht mehr. Und, waren Sie ganz allein? Nein, nein. Ich hatte einen Bekannten zum Abendessen da. Wenn Sie es ganz genau wissen wollen, er ist noch da. Es ist nicht zufällig Mr. Davis. Ja, es ist tatsächlich Mr. Davis. Aber woher wissen Sie... Sir Donald Murdo hat Sie beide im Hotel getroffen. Gut. Ich hätte Ihnen früher von meiner Bekanntschaft mit Davis erzählen müssen. Bei Gelegenheit werde ich Ihnen das alles erklären. Gut, dann gute Nacht, Dr. Wiseman. Und, Mr. Temple? Merkwürdig, Mr. Day. Sehr merkwürdig. Sie müssen uns jetzt entschuldigen. Komm, Steve. Ja. Warum heißt die Frau Ellie Steve? Ja, was sollte Durbridge machen? Soll er sie Günther nennen? So, Inga, Janina, Kai Magnus und Alexis. Das ist das Tempelfeeling, das Durbridge so berühmt gemacht hat. Fiese Cliffhanger zwischen den Folgen, überall Verdächtige und eine Leiche, die nach Chateau Nummer 8 duftet. It's magic. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber das bezeichnendste Stilmittel von Durbridge scheint doch zu sein, dass ich nie dran bin, oder? Gut, dass Durbridge dich nicht mehr kennenlernen musste. Auch wieder wahr. Also, was ich nicht begreife... Moment, Janina. Was hast du da gerade gesagt? Also, was ich nicht begreife, oh, ist... Oh, Wahnsinn. Was? Janina, du bist die perfekte Steve Temple. Der Satz, also, was ich nicht begreife, Paul, ist in jedem der 11 erhaltenen deutschen Tempel-Hörspiele. Das ist ihr Satz. Fantastisch. Genau, weil Steve nie etwas begreift, liebe Janina. Ja, schön. Also, was ich nicht begreife, Da hört ihr schon wieder. Genau so, mit diesem Singsang von Annemarie Cordes in der Stimme. Spock von Raumschiff Enterprise sagt faszinierend, Kojak sagt entzückend und Steve Temple sagt, also was ich nicht begreife ist, das ist Wahnsinn. Was ich nicht begreife ist, dass du uns hier mit einem Text nervst, den es so oder so ähnlich schon in 11-facher Ausführung gibt. Langsam, also... Jetzt nochmal für alle. Ja. Francis Durbridge schrieb für die BBC 20 Paul-Temple-Kriminalserien, und zwar ab 1938. Da zu dieser Zeit aber in Deutschland niemand BBC, sondern nur Marschmusik hören durfte, kamen die Fälle erst ab 1949 nach Deutschland. Der Fall Gregory wurde als allererster übersetzt und vom damaligen NWDR produziert, und das war ein Konglomerat vom heutigen WDR und NDR. Die Folgen 1, 3, 5, 7 und 9 machte der WDR, die Folgen 2, 4, 6, 8 und 10 machte der NDR. Fantastisch. So ist es. Nun hat man aber das Band des Hörspiels sofort nach der Erstsendung 1949 gelöscht, um es wiederverwerten zu können. Wahrscheinlich für eine Reportage über Taubenzüchter in Remscheid-Lüttringhausen. Doch, oh Wunder, Teile des deutschen Skripts wurden wiedergefunden und wir fünf haben die einmalige, die historische Möglichkeit, diesen Radioschatz gemeinsam zu bergen. Und auch mit deiner Hilfe, liebe Inga, für die Nachwelt, für unser Land zu Gehör zu bringen. Also ich bin bei... Jetzt nochmal für alle schon wieder ausgestiegen. So, Regie, wir sind soweit. Also, was ich nicht begreife. Musik! Und zwar sofort! Der Artikel in der Zeitung hat mich überrascht, Paul. Meinst du, dass Mr. Gregory selbst alles der Presse mitgeteilt hat? Über die Rückkehr von Miss Van Cleef? Ja, Steve. Ja, aber was für einen Grund sollte er dazu haben? Zwei Mädchen verschwinden, Barbara Wallace und Mildred Dawson. Nach einiger Zeit werden beide gefunden, ermordet. Aller Wahrscheinlichkeit nach von einem gewissen Mr. Gregory. Kurz darauf verschwindet wieder ein Mädchen, Virginia Van Cleef. Sir Donald Murdo, ihr Freund, zahlt 15.000 Pfund für ihre Freilassung. Das sind die Tatsachen. Die Tatsachen, wie sie in der Presse bekannt gemacht worden sind. Und? Tja, was glaubst du nun passiert, wenn wieder ein Mädchen verschwindet? Und ihr Mann, ihr Freund oder ihr Vater bekommt von Mr. Gregory eine Karte mit der Aufforderung zu zahlen. Sie werden es sich zweimal überlegen, ehe sie Scotland Yard benachrichtigen. So ist es. Und da wären wir auch schon. Du hast nichts davon gesagt, dass du noch mal ins Brasil wolltest. Ich wollte noch mal mit Charles Zola sprechen. Und du wartest bitte in der Bar auf das Eintreffen von Sir Graham und Scotland Yard. Gut, Paul. Was denn? Schon wieder Musik? Ja, wir sind schon wieder in meinem Nachtclub. Ich möchte sterben. Oh, das ist der spanische Rhythmus. 1, 2, 3. Sie kam vor ein paar Jahren auf die Welt und hat sie auf den Kopf gestellt mit ihrem Rhythmus, der die Herren so schnell besiegt und der so weich sich in die Herzen schmiegt, wenn sich ein Paar im Samba-Rhythmus wiegt. Ei, ei, ei, Maria, Maria von Bahia. Jeder, der dich tanzen sieht, träumt nur noch von Maria. Keiner versteht es so wie du, und es fliegen dir im Nu alle Männer Herzen zu. Hallo, mein Junge, du singst wohl von mir. Das finde ich charmant von dir. Mich rief das Lied, das du mir singst, zu dir zurück. Nun bin ich da im rechten Augenblick und bringe dir im Sommerschritt das Glück. Ei, ei, ei, Maria, Maria von Bahia. Jeder, der mich tanzen sieht, träumt nur noch von Maria. Keine versteht es so wie du, und es fliegen dir im Nu alle Männer Herzen zu. Ei, ei, ei, Maria, dein Herz liegt in Bahia, Und es schlägt im Sommertag für mich allein Maria. Du bist ein nie geträumter Traum. All die anderen schönen Frauen, die beachte ich nun kaum. Spielt die Musik, ja, ja, in dieses Stück, ja, ja. Dann willst du bei mir sein, dann denkst du nur an Glück. Ei, ei, ei, Maria, Maria von Bahia. Alles, was dein Herz begehrt, das Garten, oh Maria. Und wenn der Wind von Westen weht, fragst du, wo ein Dampfer steht, der auf Kurs Bahia geht. Der auf Kurs Bahia geht. Der auf Kurs Bahia geht. Also, dass er sehr krank ist, war mir klar. Aber Janina scheint jetzt auch in den Schatten gefallen zu sein. Ich habe ja gleich gesagt, ich wäre der bessere Poltempel gewesen. Weiter jetzt! Herein! Guten Abend, Sola. Oh, guten Abend. Sie habe ich allerdings nicht erwartet. Bitte nehmen Sie doch Platz. Ist Ihre Frau auch hier? Ja, sie ist unten. Ich wollte nur kurz alleine mit Ihnen sprechen. Sie sollten wissen, dass ein Haftbefehl für Sie heraus ist. Ein Haftbefehl? Für mich? Scotland Yard ist an einem Telefonanruf von Ihnen interessiert. Was? Was für ein Telefonanruf? Ihr Anruf bei Sir Donald Murdo. Wovon sprechen Sie? Mein Anruf bei Sir Donald Murdo? Was soll das heißen? Worauf wollen Sie hinaus? Ich will darauf hinaus, dass Sie Sir Donald Murdo angerufen und ihn aufgefordert haben, 15.000 Pfund an einen Mann namens Professor Rees zu zahlen. Das ist Unsinn! Das habe ich niemals getan! Murdo hat Ihre Stimme erkannt. Er hat am Abend vorher mit Ihnen gesprochen. An dem Abend, als er mit Virginia... Ich weiß. Aber da irrt er sich. Mit dem Telefonanruf. Er ist bereit zu schwören, dass es Ihre Stimme war. Und dann lügt der Mann offensichtlich. Oder er hat absichtlich... Was hat er absichtlich? Warten Sie mal. Er ist wirklich überzeugt, dass es meine Stimme war, sagten Sie? Vollkommen überzeugt. So, dann warten Sie mal. Herr Sola, ja? Schicken Sie Madison zu mir. Sofort? Ja, sofort. Ja. Was haben Sie vor, Sola? Madison ist mein Assistent. Sie haben ihn schon kennengelernt. Ja, ich weiß. Sie haben mich rufen lassen? Ja, kommen Sie herein, Madison. Schließen Sie die Türe. Mr. Poltempel haben Sie ja kürzlich in der Bar bedient. Ja, ja, natürlich. Guten Abend, Sir. Guten Abend. Wir haben hier einen kleinen Streit gehabt, Madison. Mr. Tempel will nicht glauben, dass Sie dieses großartige Talent haben, die Leute zu imitieren. Ich möchte gerne, dass Sie es ihm beweisen. Ich weiß nicht, Sir. Nun, zieren Sie sich nicht so. Ich habe hier sicher schon 10 Minuten lang über Sie geprahlt. Nun, lassen Sie mich nicht als noch größerer Lügner dastehen, als ich es eh schon bin. Aber so sehr gut mache ich es gar nicht, Sir. Bitte, sagen Sie irgendetwas, Tempel. Irgendwas. Rezitieren Sie. Er muss Ihre Stimme hören. Nun, also... Nun? Wissen Sie was, Madison? Ja? Ich schenke Ihnen einen alten Spruch von meiner Frau und mir. Wo fischt Tommy? In der Themse. Also, Madison, los jetzt. Nicht nervös werden, los. Ich will es versuchen, Sir. Wissen Sie was, Madison? Ich schenke Ihnen einen alten Spruch von meiner Frau und mir. Wo fischt Tommy? In der Themse. Bravo, das habe ich gesagt. Das ist ja verblüffend. Und jetzt müssen Sie mich imitieren. Los, Sie wissen doch, was ich so sage. Nun, Und jetzt müssen Sie mich imitieren. Los, Sie wissen doch, was ich so sage. Das ist ja wirklich unglaublich. Sie sehen, was ich meine, Tempel. Sie imitieren mich ja ganz ausgezeichnet, Madison. Haben Sie viel Praxis darin? Warum? Wieso? Nein, Sir. Ich nehme doch nicht an, dass Sie mich vor ein paar Tagen imitiert haben. Am Telefon? Am Telefon? Nein, Sir. Na, Sie lügen! Sie lügen! Sie schreien, Sie lügen! Und wer hat Sie dafür bezahlt? Wer hat Sie für das Imitieren bezahlt? Eine Frau. Wer? Eine Frau, Dr. Wiseman. Nie gehört. So? Und wer ist diese Frau, Dr. Wiseman? Kennen Sie sie denn? Ja. Ja, ich kenne sie. Mr. Madison, wann haben Sie mit Frau Dr. Wiseman gesprochen? Vor ein paar Tagen. Wo war das? Ich weiß es nicht mehr. Wo haben Sie sie gesprochen? Ich war in ihrer Wohnung in der Wigmore Street. Ich habe die Nummer vergessen. Sie hatten sich mit ihr dort verabredet? Antworten Sie! Ich glaube, ich muss ganz von vorne anfangen, Sir. Ich habe immer schon gerne Menschen nachgemacht. Und da dachte ich, ich frage Mr. Sola, ob ich hier in Brasil damit einmal auftreten darf. Und Mr. Sola, haben Sie Madison die Gelegenheit gegeben? Ja, vor ungefähr einer Woche. Ja, an dem Abend hat Dr. Wiseman mich auf der Bühne gesehen. Ein paar Tage danach rief sie mich an und bat mich, in ihre Wohnung zu kommen. Und weiter? Sie hat mich gefragt, ob ich daran interessiert wäre, 200 Pfund zu verdienen, wenn ich dafür jemanden imitiere. Sagen Sie, Madison, als Sie bei Frau Dr. Wiseman waren, was für ein Kleid hatte sie an? Warum? Ich kann mich da so ohne weiteres nicht erinnern. War es ein helles Kleid, so ein goldgelber Ton, passend zu ihrem blonden Haar? Ja, ich glaube, das war's. Aha. Weiter, was war dann? Nun, sie sagte, ich sollte einen Sir Donald Murdo anrufen und sie, Mr. Sola, imitieren. Und wenn ich alles genau sage, was sie mir vorspreche, dann bekäme ich 200 Pfund. Sie dreckiger Falscher! Ich dachte, es wäre nur ein Scherz. Ich hatte ja nicht gedacht, dass... Sie wusste ganz genau, dass es nicht einfach nur ein Scherz war. Jetzt machen Sie, dass Sie wegkommen. Hinaus! Sie sind entlassen! Aber ich... Einen Augenblick noch, Madison. Sie können nicht gehen, selbst wenn Sie wollten. Wie meinen Sie das? Was soll das heißen, Dempel? Ich glaube, Sie haben mich nicht ganz verstanden, Sola. Ich habe eben keinen Scherz gemacht mit dem Haftbefehl. Sir Graham ist unten mit Sergeant Bradley. Und... Ja, meinen Sie denn nicht auch, dass Madison ein ziemlich wichtiger Entlastungszeuge für Sie ist, Sola? Ja. Ja, dann mögen Sie recht haben. Hallo, Sir Graham. Scotland Yard. Meine Herren, die Konversation können Sie im Yard fortsetzen. Hallo, Steve. Hallo, Paul. Polizei? Aber ich gehe nicht ins Gefängnis. Madison, seien Sie vernünftig! Nein, ihr kriegt mich nicht! Achtung, Tempel! Paul, pass auf! Er rennt zum Fenster! Madison, nicht! Er ist aus dem Fenster gesprungen. Er muss verrückt geworden sein. Da ist Madison. Da sehen Sie mich. Da, auf der Treppe nach unten. Er kriegt mich nicht. Jetzt ist Madison in die Sackgasse gelaufen. Da sehen Sie mich. Er kehrt um. Ist das Sergeant Bradley da am anderen Ende der Straße? Madison hat Bradley umgestoßen. Er läuft weiter auf die Kreuzung. Tatsächlich. Er kriegt mich nicht. Aus! Boah, das war geil! Ja, das glaube ich, Inga, dass dir das gefällt. Regie, was ist denn da los? Das, was ihr da macht, ist nicht Paul Temple. Das ist Stirb langsam, ihr Idioten. Also, wir fanden es hier voll fett. Wir auch. Ja, weil ihr eine Meise habt. Mann, bei Paul Temple klingen alle Autos nach Waschmaschine. Es gibt keine Spezialeinheit, keine Helikopter, keine Sirenen. Es gibt nur Sergeant Bradley, der sich schon ordentlich einen in die Rüstung geknistert hat und rotzevoll vom Schurken umgeworfen wird. Das ist Durbridge. Das ist Durbridge. Du tust immer so, als wüsstest du alles. Sie hat recht. Janina, das hätte ich von dir nicht erwartet. Sie hat nicht recht. Mann, Pastewka, Stimmenimitatoren, falsche Anrufe, Maria aus Bahia. In welcher Welt lebst du denn? Das ist doch alles die Welt unserer Vorfahren. 1949, eine Welt ohne Hightech-Waffen, ohne NSA und ganz wichtig, ohne Bodensee-Tatort. Eine Welt, in der die Menschen im Krimi noch gesprochen, nicht geschossen haben. Wo fischt Tommy? In der Themse. Das ist Liebe. Das ist Romantik. Ich hab ja gleich gesagt, ich wäre der bessere Paul Temple gewesen. Paul, steig ein. Wir fahren nach Hause. Ja, gut, Janina. Wir sind alle verloren. Paul? Der arme Madison muss sofort tot gewesen sein, als sein Körper zerfetzt wurde. Das kann schon sein. Sag mal, Paul, du bist nicht von der Schuld Madisons überzeugt, oder? Natürlich nicht. Ich weiß nämlich ganz genau, dass Madison Dr. Wiseman noch nie gesehen hat. Wie? Was? Woher? Nun, ich fragte ihn, was für ein Kleid Dr. Wiseman angehabt hätte, als er bei ihr war. Ob es eine helle Farbe hatte, die zu ihrem blonden Haar passte. Und? Er sagte ja. Aber Schatz, sie hat doch dunkle Haare. Eben, mein Schatz. Oh, wie klug du doch bist. Also du glaubst nicht, dass Madison Mr. Sola imitiert hat? Doch, das glaube ich schon. Zufällig weiß ich sogar, dass es stimmt. Was meinst du damit? Nun, ich meine ganz einfach, dass Madison tatsächlich Mr. Sola imitiert hat. Er hat ihn imitiert? Oh, Paul, du kannst einen ärgern. Ich werde es dir gleich zu Hause erklären, mein Schatz. Hallo, Charlie. Guten Abend, Mr. Temple. Guten Abend, gnädige Frau. Ich bin hundemüde, Paul. Meine Füße weinen schon. Oh, aber es ist Besuch im Wohnzimmer. Wer ist es denn? Dr. Wiseman und Mr. Davis, Sir. Oh, Dr. Wiseman und Mr. Davis. Na, doch nicht hundemüde, mein Schatz? Um nichts in der Welt gehe ich jetzt schlafen. Guten Abend, Dr. Wiseman, Mr. Davis. Oh, hallo, Temple. Guten Abend, Mr. Temple. Hallo, Mr. Davis. Guten Abend, Mrs. Temple. Hallo, Dr. Wiseman. Guten Abend, Mrs. Temple. Das ist ja eine unerwartete Freude. Tut mir leid, dass Sie warten mussten. Es ist ja etwas unversehen von uns, so spät noch bei Ihnen vorzusprechen, Mr. Temple. Aber nach Ihrem Anruf bei Dr. Wiseman dachten wir, dass wir Ihnen eine Erklärung schuldig sind. Sehen Sie, wissen Sie, Dr. Wiseman und ich sind nur inoffiziell verlobt. Und nachdem Scotland Yard Dr. Wiseman in Verdacht hatte, in die Affäre Gregory verwickelt zu sein, dachte ich, Dachten Sie, es wäre klüger, Scotland Yard nicht wissen zu lassen, dass Sie mit Dr. Wiseman liiert sind? Ja, ich bat Sie, niemandem etwas davon zu sagen und dann... Und dann habe ich Dr. Wiseman überlistet, es selbst zuzugeben. Dr. Wiseman? Bitte, Mr. Temple? Sie und Mr. Davis waren doch heute Nachmittag zum Tee im Royal Astoria Hotel. Ja. Und dort haben Sie die Bekanntschaft von Sir Donald Murdo gemacht. Ja, und? Warum sind Sie gerade heute ins Royal Astoria gegangen? Ja, eigentlich wollten wir zu Tee ins Ritz, aber dann rief mich heute Morgen Peter an und schlug vor... Ich habe dich angerufen? Ja, Schatz. Wieso? Du hast mich angerufen und vorgeschlagen, doch zum Royal Astoria zu gehen, anstatt uns im Ritz zu treffen. Ist das dein Ernst? Selbstverständlich. Aber Kay, das habe ich doch gar nicht getan. Und warum denkst du, bin ich zum Royal Astoria gekommen? Aber das war doch dein Vorschlag. Du hast mir doch einen Brief herübergeschickt und mich gebeten, zum Royal Astoria zu kommen, anstatt zum Ritz. Ich habe dir Bescheid geschickt. Ja, aber natürlich. Schatz, ich... Also, das soll das heißen, dass du mir keinen Brief geschickt hast? Dann... Mr. Temple, was soll das bedeuten? Nun, es könnte heißen, dass Mr. Gregory gewusst hat, dass Sie sich im Ritz treffen wollten und es für besser hielt, wenn Sie sich im Royal Astoria trafen. Mit anderen Worten, er schickte Davis den Brief und beauftragte einen jungen Mann namens Madison, Dr. Wiseman, anzurufen. So war das also? Ja, so war das also. Vorausgesetzt... Vorausgesetzt? Was, Mr. Temple? Vorausgesetzt, es stimmt, was Sie mir sagen, Mr. Davis. Möchtest du noch einen Toast, Schatz? Ich möchte noch etwas Kaffee. Oh. Oh, ich habe eben leider den letzten Schluck getrunken. Ja, das hast du, Steve. Schau nur, Paul. Die Zeitungen bringen große Artikel wegen gestern Abend. Das wundert mich nicht. Na, es war aber auch schrecklich, wie Madisons Gesicht an den Scheibenwischer. Ja, ich nehme es schon. Hello? Hello, Temple. Oh, hello, Sir Graham. Guten Morgen. Guten Morgen, Temple. Ich rufe an, um Ihnen mitzuteilen, dass wir die Frau festgenommen haben. Die Frau? Aus dem Konfektionsladen. Die Frau, die Miss Van Cleef... Ach ja, diese Marcia. So ist es. Mhm. Und diese Miss Marcia haben wir jetzt im Yacht. Sie scheint von Anfang an mit drin zu stecken. Ja, ich würde ja ganz gerne mal mit ihr sprechen. Das habe ich mir schon gedacht. Gut, in einer halben Stunde bin ich da. Wunderbar. Ist was passiert? Ja, sie haben diese Schneiderin festgenommen, die Virginia Van Cleef betäubt hat. Ach, wie schön. Entschuldigen Sie, da ist ein Mr. Day. Er möchte kurz mit Mr. Temple sprechen. Ja gut, bitten Sie ihn herein, Charlie. Okay. Ach, wenn er doch nicht immer okay sagen würde. Als er zu uns kam, sagte er okidoki. Wir können nicht alles auf einmal verlangen, Schatz. Mr. Day, Sir. Guten Morgen, Mr. Day. Oh, hello, Mr. Temple. Hello, Mr. Day. Wie geht's? Guten Morgen, Mrs. Temple. Guten Morgen. Möchten Sie etwas trinken? Nein, ich... Dürfte ich mich wohl einen Augenblick setzen? Nanu, haben Sie Kummer, Mr. Day? Fühlen Sie sich nicht gut? Ja, ich... Mir persönlich geht es ganz gut, Mrs. Temple, aber... Temple, ich... Ich habe Angst. Wovor haben Sie Angst? Nun... Als ich anfing, mich mit dieser Gregory-Sache zu befassen, da dachte ich doch nicht an eine Gefahr. Wenigstens nicht für mich persönlich. Was ist passiert? Man hat versucht, mich zu ermorden. Wann? Gestern Abend. Aber Mr. Day... Als ich nach Hause kam, stand ich auf der Treppe und suchte nach meinem Schlüssel, als mich plötzlich... Walter. Plötzlich jemand von hinten am Nacken fasste. Aber ich duckte mich weg und begann mich wie verrückt zu wehren. Und? Im Widerschein der Straßenlaterne sah ich eine Klinge blitzen. Aber mit einem heftigen Tritt konnte ich meinen Angreifer abwehren und ihn vom Treppenabsatz stoßen. Er polterte die Stufen herunter und kam mit einem lauten Stöhnen auf. Doch ehe ich unten bei ihm war, hatte er sich aufgerafft und sich in die Nacht davongemacht. Konnten Sie sein Gesicht sehen? Nein, Mrs. Temple. Es war so dunkel, dass ich nicht einmal sehen konnte, was er anhatte. Haben Sie die Polizei benachrichtigt? Nein, ich... Warum nicht? Ich war so entsetzt und... Ja, und als dann heute Morgen der Brief kam, da... Was für ein Brief? Dieser hier. Er kam mit der ersten Post. Sie können ihn selbst lesen. Kümmern Sie sich nicht um Dinge, die Sie nichts angehen. Das ist die letzte Warnung, Gregory. Seltsam, Mr. Day. Dieser Gregory scheint es auf Sie abgesehen zu haben. Mr. Temple, was meinen Sie? Nun, erst versucht er, Sie in Seaburn mit seinem Auto von der Straße zu drängen. Und jetzt die Sache mit dem Messer. Tja... Ich nehme an, das Schwein merkt, dass ich mich mit der Sache befasse und jetzt will er den Spieß umdrehen und... Aber Sie sagten doch selbst, dass Sie kein sehr guter Detektiv sind. Mr. Gregory würde sich doch wohl kaum um einen Amateur kümmern. Sie glauben mir nicht... Was meine Frau glaubt, hat wirklich nichts zu bedeuten, Mr. Day. Der springende Punkt ist, es hat jemand versucht, Sie gestern Abend zu ermorden. Und ganz offensichtlich hat Ihnen dieser jemand heute Morgen diesen Brief zugeschickt. Ich frage mich, warum er das getan hat. Warum er was getan hat? Ihnen den Brief geschickt. Den Brief? Der letzte Mordanschlag sollte Ihnen doch eigentlich Warnung genug sein. Mr. Temple, ich habe das Messer gefunden, mit dem mein Angreifer mich töten wollte. Aha. Haben Sie es bei sich? Hier. Ein Taschenmesser. Ein eigentümliches Mordinstrument, Mr. Day. Ich habe ja den Eindruck, da... Bastian? Bastian, was los? Also, hier steht nichts mehr. Wenn wir durch den Text einfach mal... So, liebe Inga, liebe Alexis, liebe Janina... Kommt jetzt die Überraschung. Und lieber Kai Magnus, nun wisst ihr, warum es um den Fall Gregory ein Geheimnis gibt. Er ist unvollständig. Was bitte? Na toll. Ich habe ja gleich gesagt, ich wäre der Beste... Alles wird gut. Entschuldigung. Der NWDR hat, wie gesagt, 1949 das Hörspiel erst produziert und dann gelöscht. Das, was wir hier lesen, sind die Reste der Originalmanuskripte, die unsere fantastischen Freunde beim Sender aus den Rundfunkarchiven in Köln, Hamburg und dem Landesstudio Sprockhövel West gerettet haben. Denn auch die BBC hat ja ihre eigene Gregory-Radio-Version verloren. Doch aufgemerkt, es gibt ja noch unsere norwegische Version. Danke, wir erinnern uns. Richtig. Und anhand der norwegischen Version können wir rekonstruieren, wie es hier an dieser Stelle weitergeht. Aber leider konnte im Sender niemand Norwegisch, daher erzähle ich euch jetzt einfach, was passiert. Also, alles ist gut, Mr. Day geht verwirrt nach Hause, doch plötzlich verschwindet wieder ein junges Mädchen. Nach Barbara, Mildred und Virginia heißt das aktuelle Entführungsopfer von Mr. Gregory Marjorie. Um genau zu sein, Marjorie Faber. Inzwischen aber hat sich die böse Marcia, ihr erinnert euch, die Dame mit der Injektionsnadel aus der Frauenboutique, in ihrer Zelle umgebracht, bevor sie Scotland Yard verraten konnte, wo sich die vermisste Marjorie befindet. Was ein Glück. Eben. Bleibt also immer noch die Frage, wo ist Marjorie? Alle suchen kopflos, Sir Graham bekommt direkt drei neue Sergeants. Witzig. Da schellt Paul Temples Telefon und Charles Zola ruft ihn an, verstellt aber seine Stimme und sagt, dass Marjorie in einem verfallenen Lagerhaus an der Themse versteckt gehalten wird. Och Mann, Pastewka, jetzt hast du's verraten. Psst. Sir Graham und Paul Temple schippern nachts mit einem Motorboot zu dem Lagerhaus und finden darin die gefesselte Marjorie. Und hier geht auch das deutsche Skript weiter. Mein Gott, das ist Marjorie Faber. Nehmen Sie ihr den Knebel aus dem Mund, schnell. Ich will ihr die Arme losmachen. Ich habe ihr Boot gehört und ich dachte, es sei der Sektenführer. Mein Gott, ich hatte solche Angst. Schon gut, Miss Faber. Regen Sie sich nicht auf. Sie brauchen nicht zu sprechen. Wir haben Sie bald hier heraus, mein Kind. Nur ruhig. Herr Tempel, Sie wird ohnmächtig. Ja, das hatte ich befürchtet. Soll ich? Schon gut, ich mach das schon. Kommen Sie zurecht. Ja, ja, kommen Sie. Wir wollen zu unserem Boot zurück. Ja. Halt, warten Sie kurz, Tempel. Was ist? Hören Sie nicht auch etwas? Ein Boot. Da kommt noch ein Boot hierher. Ich mache besser meine Taschenlampe aus, Tempel. Gute Idee. Hallo. Das ist Peter Davis. Ja. Auf mein Zeichen machen Sie die Lampe wieder an, Sir Graham. Hallo. Jetzt. Guten Abend, Mr. Davis. Achtung, er hat ein Gewehr. Oh, runter. Er hat die Lampe getroffen. Was war das, Tempel? Er ist im Wasser. Er ist ins Wasser gesprungen. Schnell, schnell zu Boot. Lampe und leuchten Sie aufs Wasser, Sir Graham. Ja, Tempel, natürlich. Davis kann nicht weit geschwommen sein. Was macht das Mädchen? Ich fürchte, Marjorie hat es ziemlich mitgenommen. Augenblicklich schläft sie. Wie passt das nur alles zusammen? Warum taucht Davis am Versteck der Entführer auf? Sir Graham, leuchten Sie mal darüber. Da, da ist jemand im Wasser. Wo? Da drüben, sehen Sie. Tempel, Sie haben recht. Jetzt haben wir ihn. Da, können Sie ihn fassen? Ich habe ihn, Tempel. Halten Sie fest. Um Himmels Willen, sehen Sie. Das ist nicht Davis. Es ist Charles Sola. Und er ist tot. Noch etwas Kaffee, Schatz? Ich möchte noch etwas Toast. Oh. Oh, ich habe eben leider das letzte Stück gegessen. Ja, leider hast du das. Steve, du isst wie ein Scheunendrescher. Also sowas habe ich ja nun gern, mein Schatz. Schau mal, die Zeitungen bringen die ganze Geschichte. Das ist keine gute Aufnahme von Davis, meinst du nicht? Nein. Glaubst du, sie finden ihn, Paul? Sicher, wenn er noch lebt. Was ich nicht begreife, Paul... Was, mein Schatz? Weshalb ist Davis zum Lagerhaus gekommen? Augenscheinlich hat er eine Verabredung. Mit Mr. Gregory? Sir Graham scheint sogar anzunehmen, dass Davis Mr. Gregory ist. Naja, verdenken kann man es ihm nicht, aber... Day würde ich trotzdem nicht von der Liste der Verdächtigen streichen. Edward Day? Ja, ich weiß, Paul, was du sagen willst. Ich weiß nicht warum, aber ich habe so ein Gefühl, so eine Art Eingebung. Genau. Paul? Steve? Wie ist Sola eigentlich ermordet worden? Er wurde erwürgt. War er schon lange im Wasser? Na, vielleicht eine Stunde, nehme ich an. Was ist, Charlie? Dieser Dr. Wiseman ist da und der Mann, über den alle Zeitungen schreiben. Der Kerl, der abgetaucht ist, Mr. Davis. Was? Charlie? Ja, Sir? Führe Sie bitte herein. Okay. Charlie. Sehr wohl, Sir. Das ist ein Morgen, Steve. Das ist ein Morgen. Dr. Wiseman, Sir, und Mr. Davis. Danke, Charlie. Okidoki. Um Gottes Willen. Guten Morgen, Mr. Temple. Guten Morgen, Dr. Wiseman. Hallo, Davis. Na? Ich hoffe, Sie fühlen sich wohl heute Morgen. Ganz wohl, danke, Mr. Temple. Guten Morgen, Mrs. Temple. Guten Morgen, Mr. Davis. Mr. Temple, ich habe Peter überredet, hierher zu kommen, weil ich das Gefühl habe, dass er Ihnen nach gestern Abend, also wir beide Ihnen, eine Erklärung schuldig sind. Okay, bitte, es gibt überhaupt keinen Grund, warum... Bitte, Schatz, unterbrich mich nicht. Ich habe Peter gestern Abend zum Lagerhaus geschickt. Okay, bitte. Peter, es hat keinen Zweck mehr, etwas vorzumachen. Wir müssen Mr. Temple die Wahrheit sagen. Also gut. Ich habe gegen 22:30 Uhr abends einen Telefon. Einen Augenblick, Dr. Wiseman. Ehe Sie Ihre Geschichte erzählen, möchte ich Mr. Davis etwas fragen. Bitte? Haben Sie das hier schon einmal gesehen? Was? Dieses Taschenmesser. Wieso? Wie? Ja. Gehört es Ihnen? Aber, ja, aber natürlich, das ist meins. Haben Sie es verloren? Ja, ich... Nun, nein, ich habe es nicht direkt verloren. Tatsächlich habe ich es vor langer Zeit jemandem geliehen. Wem hast du es geliehen, Peter? Mr. Davis, ich schlage vor, ich sage es Ihnen. Und Sie sagen mir, ob ich mich irre. Nun? Sie haben es Bill Harkett geliehen, dem Fischer aus Seaburn. Stimmt's? Ja, aber ja, Mr. Temple. Dachte ich's mir doch. Woher wussten Sie, dass ich Harkett das Messer geliehen hatte? Ja, woher wusstest du das, Schatz? Das ist eine lange Geschichte, Steve, und im Augenblick hat das noch Zeit. Aber was ich unbedingt jetzt hören will, ist Ihre Geschichte, Dr. Wiseman. Gut. Ich erhielt also gegen 10:30 einen Anruf von Mr. Gregory. Ich sollte zu dem Lagerhaus kommen. Er sagte, wenn ich käme, dann wäre er bereit, mir gewisse... Nun, gewisse was? Gewisse äußerst vertrauliche Aufzeichnungen zurückzugeben. Aufzeichnungen von Ihnen, Dr. Wiseman? Oh, Mrs. Temple, wenn Sie wüssten, was ich wegen dieser Papiere schon alles durchgemacht habe. Als junge Assistenzärztin wurde ich in einige Euthanasie-Experimente verwickelt. Ein schrecklicher Skandal. Einzelheiten, darüber möchte ich nicht erzählen. Es war nur so, dass ich ruiniert gewesen wäre, wenn gewisse Dinge in diesem Fall bekannt geworden wären. Absolut und vollkommen ruiniert. Sprechen Sie weiter, Dr. Wiseman. Und dann eines Tages waren plötzlich die für mich sehr kompromittierenden Papiere verschwunden. Kurz darauf bekam ich einen Telefonanruf. Von Mr. Gregory? Ja, Mrs. Temple. Von Mr. Gregory. Ich brauche Ihnen wohl nicht zu sagen, was geschah. Er begann mich zu erpressen. Um Geld? Nein, das war ja gerade die Gemeinheit an der Geschichte. Sehen Sie, dieses Schwein hat sich überlegt, dass Kay ihm gute Dienste leisten könnte. Daher... Er wusste ja, dass ich alles tun würde, was er verlangte, solange er im Besitz dieser Papiere war. Zuerst wusste ich nicht recht, worauf er hinaus wollte. Er verlangte recht ungewöhnliche Dinge von mir. So bat er mich, zwei Rezepte auszuschreiben. Eines für Barbara Wallace und das andere für Mildred Dawson. Ich fange an zu begreifen. Mr. Gregory legte alles darauf an, dass Scotland Yard den Eindruck bekam, dass Dr. Wiseman und Mr. Gregory ein und dieselbe Person sind. Das ist es, Mrs. Temple. Er lenkte tatsächlich den Verdacht auf mich und ich wusste nicht, was ich dagegen tun sollte. Als er dann wieder ein Mädchen zu mir schickte, Virginia von Cleef, ging ich zu Peter und vertraute mich ihm an. Ja, und ich riet Kay, sich mit Ihnen in Verbindung zu setzen, Mr. Temple. So wäre sie, das war meine vage Hoffnung, außer Verdacht. Und gestern Abend dann? Gestern Abend rief mich Mr. Gregory an. Er schien äußerst nervös zu sein. Er sagte, er wäre bereit, mir die Aufzeichnung auszuhändigen, falls ich ihn treffen würde. Peter war gerade bei mir, als der Anruf kam. Es war mir klar, dass das Ganze eine Falle war. Und ich habe Kay überredet, nicht hinzugehen. Aber Sie sind doch hingegangen, Davis. Ich wollte mir diesen Mr. Gregory endlich selbst vorknöpfen. Oh, Peter. Ich verstehe. Wie meinen Sie? Glauben Sie uns nicht? Erwarten Sie denn, dass wir Ihnen glauben? Warum denn nicht? Alles lässt sich genau erklären. Nehmen Sie zum Beispiel die Geschichte mit dem Parfüm. Ach ja, das Parfüm. Es ist doch ganz klar, dass Mr. Gregory Kay noch mehr in Verdacht bringen wollte, weil sie annehmen mussten, dass sie doch in Shadwell Basin gewesen ist. Und denken Sie an den Nachmittag, Mr. Temple. An den Nachmittag, an dem Miss Van Cleef wieder zurückkam. Sie wissen doch, wie er es zu Wege gebracht hat, dass wir in das Hotel gingen. Sie können sich doch wohl vorstellen, wenn jemand von Scotland Yard Miss Van Cleef vom Park aus zum Hotel gefolgt wäre, dann... Dann wäre die Erste, auf die man gestoßen wäre, Dr. Wiseman gewesen. Mr. Davis, Sie wissen, wer Mr. Gregory ist? Ich habe zumindest eine Vermutung. Wer ist Gregory, Mr. Davis? Lass einmal, Steve. Das werden wir heute Abend erfahren. In Brasil. Ei, ei, ei, Maria, Maria von Bahia. Jeder, der dich tanzen sieht, war nur Maria. Oh nein, nicht wieder diese Eiermusik. Bitte. Regie, könnten wir noch mal kurz Stirb langsam machen? Neuer Wunsch, das mir befehlt. Das ist besser. Es gibt viel Traurigkeit in euren Leben. Du hast recht, Bastian. Danke, Janina. Ich habe geschwindelt. Zum Glück ist die Welt groß genug, dass wir alle darin Unrecht haben können. So, jetzt aber das Wichtigste. Das große Finale mit allen Figuren, der Showdown, die Cocktailparty. Tür auf! Wann kommt jetzt die Überraschung? Mann, sei ruhig. Ich glaube, dass... Guten Abend, Temple. Ah, Sir Donald. Wir wunderten uns schon, wo Sie blieben. Sie sind der Letzte, Sir. Guten Abend, Sir Donald. Guten Abend, Sir Graham. Ich hatte nicht erwartet, Sie hier zu sehen. Ich glaube, Sie kennen wohl die meisten hier, Sir Donald. Meine Frau natürlich. Sir Donald. Guten Abend, Mrs. Temple. Dr. Wiseman. Guten Abend, Frau Doktor. Guten Abend. Mr. Davis. Guten Abend. Ah. Oh, und Mr. Day. Wie geht's? Darf ich Ihnen etwas zu trinken anbieten, Sir Donald? Was möchten Sie gerne? Einen Whisky? Und Soda? Einen Whisky, ich möchte ja nicht unhöflich sein, Mr. Temple, aber es scheint... Hören Sie, Temple, ich will keine voreiligen Schlüsse ziehen, aber... Mr. Temple, warum haben Sie uns alle hierher eingeladen? Was sollen wir alle hier in Brasilien? Bitte, bitte, bitte, einer nach dem anderen. Mr. Day hat recht, was sollen wir alle hier? Nun, das ist eine ziemlich grundsätzliche Frage, Sir Murdo. Mein Mann hat leider eine kleine Schwäche für Partys. Ja. Besonders für diese Art Partys. Das ist aber eine Art Partys. Vor einem Jahr, als Paul den Fall Alex aufklärte, hat er alle verdächtigen Personen in unsere Wohnung eingeladen. Und heute Abend hat Mr. Temple alle verdächtigen Personen der Affäre Gregory hier ins Brasil eingeladen. Richtig, Sir Graham. Und was zum Teufel? Was soll das heißen, Sir? Richtig, Mr. Temple, Sie sind uns eine Nun, Erklärung Mr. schuldig. Nun, Mr. Day, Dr. Wiseman, Sir Graham meint, wenn Sie sich noch ein bisschen mit Ihrer Neugier zurückhalten, dann werde ich das Vergnügen haben... Was für ein Vergnügen werden Sie haben, Mr. Temple? Dann werde ich das Vergnügen haben, Ihnen Mr. Gregory vorzustellen. Moment mal, glauben Sie ernsthaft, dass Mr. Gregory hier ist? Dass sich Mr. Gregory in diesem Zimmer aufhält? Ich bin Ihnen allen eine Erklärung schuldig, deshalb passen Sie jetzt am besten gut auf. Heute Morgen kamen Dr. Wiseman und Mr. Davis zu mir in die Wohnung und erzählten mir eine äußerst interessante Geschichte. Sie erzählten mir nämlich, wie es gekommen ist, dass sie in die Affäre Gregory verwickelt wurden. Allerdings vergaß Mr. Davis, während dieser Unterhaltung eine wichtige Tatsache zu erwähnen. Was meinen Sie, Mr. Temple? Sie vergaßen mir zu sagen, warum Sie überhaupt nach Seaburn gegangen sind, Mr. Davis. Sie vergaßen mir zu sagen, warum Sie es darauf anlegten, sich mit Mr. Harkert, Bill Harkert, dem Fischer aus Seaburn, anzufreunden. Wie bitte? Oh Gott, das geht doch. Aber Mr. Temple, ich... Nun, wir wollen es für den Augenblick erst einmal dabei belassen und von Mr. Sola, dem Besitzer dieses Nachtclubs, sprechen. Dessen Leiche wir gefunden haben. Anfangs, als Mr. Gregory seine Laufbahn begann, waren nicht Entführungen sein Geschäft, sondern einfache Erpressungen. Hier vertraute er gut und gerne auf die Ideen von Charles Sola, der mit diesem Geschäft schon einige Erfahrung gemacht hatte. Ja, doch nach einiger Zeit bekam Mr. Gregory Ambitionen. Er entschloss sich, mit Entführungen ins ganz große Geschäft einzusteigen. Hören Sie mal, Sir Graham, wollen Sie sagen, dass Charles Sola und Mr. Gregory ein und dieselbe Person waren? Nein, Sir Murdo. Sola war nur die rechte Hand von Gregory. Doch als Gregory zu Entführungen überging, blitzte in Sola die Habgier auf und er wollte plötzlich ein größeres Stück vom Kuchen. Und Mr. Gregory rächte sich, indem er den Verdacht auf Charles Sola lenkte. Aber Mr. Temple, Mr. Gregory lenkte doch schon den Verdacht auf mich? Selbstverständlich, Dr. Wiseman. Sehr gerissen. Er brachte also nicht nur Charles Sola in Verdacht, sondern auch Dr. Wiseman und Mr. Davis. Ganz richtig, Mr. Day. Mr. Temple, Sie haben eben gesagt, dass Mr. Davis aus einem bestimmten Grund nach Seaburn gegangen ist. Wollen Sie uns vielleicht an Ihrer Erkenntnis teilhaben lassen? Ja. Mr. Davis ist dorthin gegangen, um etwas über Mr. Gregory zu erfahren. Aber wieso in Seaburn? Weil Mr. Gregory dort geboren ist. Was ist geboren? Dort geboren? In Seaburn? In Seaburn, Sir Donald. Wissen Sie das genau? Ganz genau, Mr. Day. Sie haben dort sogar mit seinem Vater gesprochen. Seinem Vater? Mit Bill Harkert. Was? Bill Harkert? Temple, Sie wollen also genau sagen, dass... Genau das will ich sagen, Sir Graham. Harkert ahnte immer schon, dass sein Sohn ein Gauner war, aber das Ausmaß hätte er sich nicht in seinen kühnsten Träumen ausgemalt. Als Harkert und Davis dann die Leiche von Barbara Wallace fanden und an ihr den Zettel mit den besten Empfehlungen von Mr. Gregory, da... Was da? Da konnte Harkert die Augen nicht mehr vor den schrecklichen Taten seines Sohnes verschließen. Er wollte mit diesem Kummer nicht weiterleben und erschoss sich. Und der Zettel? Den Zettel hatte er an der Leiche von Barbara Wallace gefunden. Und anhand der Schrift hat er erkannt, dass sein Sohn Mr. Gregory ist. Wir nahmen an, Mr. Gregory habe Harkert umgebracht. So ist es, Sir Graham. Das ist ja eine sehr interessante Theorie, Mr. Temple. An dem Abend, als Steve und ich Harkert das erste Mal aufsuchen wollten, wurden wir mit Absicht von der Straße heruntergedrängt. Temple hat recht. Gregory wollte auf keinen Fall, dass jemand Harkert ausfragte. So hat er ja auch versucht, mich zu hindern. Hat er wirklich versucht, Sie zu hindern, Mr. Day? Aber Temple, Gregory hat mich doch mehrfach angegriffen. Nun, Sie haben uns da ein paar schöne Geschichten aufgetischt. Nicht nur schön, sondern auch überaus praktisch. Ich verstehe nicht recht. Nicht? Dann muss ich mich wohl deutlicher ausdrücken, Mr. Day. Sie haben uns an jenem Morgen, dem Morgen nach dem Unfall in Seaburn, aus drei Gründen im Gasthof aufgesucht. Erstens, um herauszufinden, ob wir Sie am Abend vorher erkannt haben. Zweitens, um uns das Märchen mit dem Nummernschild zu erzählen und den Verdacht auf Sola zu lenken. Und drittens, um die Schäden zu erklären, die vielleicht an Ihrem Wagen entstanden sind, als Sie uns von der Brücke herunterdrängten. Was? Was können Sie sich vorstellen? Tempel, das ist eigentlich ein Skandal. Was zum Teufel wollen Sie damit sagen? Wissen Sie wirklich nicht, was ich damit sagen will, Mr. Day? Sie meinen das Day? Dass Edward Day Mr. Gregory ist. Mr. Gregory? Ich habe es gewusst. Sie Narr, Tempel. Sie Narr. Achtung, Tempel. Er hat eine Waffe. Wer sich bewegt, ist erledigt. Nehmen Sie die Pistole weg, Day. Sie haben gehört, was ich gesagt habe, Tempel. Einen Schritt nur und ich... Mr. Day? Sir Graham, das Gleiche gilt auch für Sie. Sir Graham? Sie bitte, Mr. Tempel, aber... Charlie! Jetzt zum Teufel ist... Schlag ihn nieder, Charlie. Jetzt schlag ihn nieder. Okay. Er hat ihn erledigt. Gut gemacht, Charlie. Habe ich den richtigen Kerl erwischt? Und ob du den richtigen Kerl erwischt hast, Charlie, bei Morpheus. Hatte ich doch recht mit meiner weiblichen Eingebung. Toll, echt toll. Ich habe nicht gewusst, wer der Mörder war, obwohl ich das Skript dreimal gelesen habe. Moment mal, das war's jetzt? Der Diener kloppt ihn um, der Typ ist tot und alle stehen drumrum und lachen? Nein, der ist nicht tot. Der ist nur so ein bisschen angetüdelt und geht ins Gefängnis. Im Rollstuhl, gelähmt oder so. Alles gut, keine Sorge. Moment mal, Pastewka. Und wenn Charlie nicht zufällig hereingekommen wäre, hätte Gregory, also Day, einfach alle erschossen und wäre gegangen? Also, das war Paul Temples großer Plan? Ja, natürlich. Es ist doch ganz einfach. Paul hat keinen Plan B. Er macht es spannend, weil er Steve und Sir Graham irritieren will. Weil er uns, die Hörer, irritieren will. Unglaublich. Ja, weil Paul weiß, dass man eines Tages auf seine Fälle zurückguckt und sagen wird, ja, er war ein großer Detektiv. Er erkannte einen Norweger an seinem englischen Namen. Er lädt alle Verdachtspersonen in einen Nachtclub ein und weiß sogar, dass der Oberschurke Gregory tatsächlich kommt, weil Gregory fair ist. Hätte er doch gar nicht nötig. Aber Gregory ist ein Gentleman-Wahnsinniger. Er weiß, dass Paul weiß, dass er, Gregory, später gerade noch rechtzeitig von Pauls Diener einfach totgekloppt wird und dann muss er... Ich denke, der ist nicht tot. Ja, aber er könnte es sein. Also, was ich nicht begreife... Da! Sie sagt es schon wieder! Das war der letzte Teil, Paul Temple und der Fall Gregory von Francis Durbridge. Es sprachen Paul Temple, Bastian Pastewka, Steve, seine Frau, Janina Sachau, Charlie, sein Diener, Alexis Kara, Sir Graham Forbes, Kai Magnus Ding, Dr. Kay Wiseman, Inga Busch, Peter Davis, ein beschissen gesprochener Norweger, Alexis Kara, Charles Sola, Kai Magnus Ding, Sir Donald Murdo, Alexis Kara, Virginia van Cleef, Inga Busch, Edward Day, Alexis Kara, Marcia, Kai Magnus Ding, Sergeant Johnson, Inga Busch, Sergeant Bennett, Inga Busch, Sergeant Miller, Inga Busch, Sergeant Palmer, Inga Busch, Sergeant Bradley, Inga Busch, ein Sergeant, Inga Busch. Ferner wirkten mit Inga Busch, Janina Sachau, Alexis Kara, Inga Busch, Kai Magnus Ding, Alexis Kara, Inga Busch, Kai Magnus Ding und Christine Neubauer als Hafendirne. Eine Produktion des NWDR mit dem norwegischen Rundfunk aus dem Jahre 1949 oder vorher. Ich habe ja gleich gesagt, ich wäre der bessere. Das war der zweite Teil von Bastian Pastewka und Komplizen in Paul Temple und der Fall Gregory von Francis Durbridge. Eingerichtet von Leonhard Koppelmann und Bastian Pastewka. Schlageradaption Mike Herting. Ton und Technik Günther Kaspar. Regieassistenz Cordula Dickmeis und Andreas von Westfalen. Regie Leonhard Koppelmann. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln mit dem Südwestrundfunk 2014. Dramaturgie Holger Hettendorp.